weg mit einem Mal so schön, so vergnügt und so froh. Darum hab ich mich gefragt, warum, wieso? Ich hab nachgedacht und konnte es nicht verstehen, doch ich seh irgendwo, dass es mir so noch sagt, warum, wieso? Yeah.